I Don't Want, das Sir Douglas Quintet. Sie produzierten LP auf LP, jedes Jahr eine, 1970 sogar zwei. Sie gingen nach 5 Jahren zurück nach San Antonio, lösten sich auf, fanden wieder zusammen, lösten sich wieder auf und waren in anderer Besetzung wieder als Sir Douglas Quintet, als Sir Douglas Band oder als Doug Salmon Band im Studio und unterwegs, reichlich unterwegs. Insbesondere Sam und Augie Myers, der Organist, konnten nie voneinander lassen bis zum Schluss. Sam war zwischendurch fast zu einer Leitfigur der Outlaws oder Cosmic Cowboys in Austin, Texas geworden und schrieb weiterhin tolle Kompositionen. Der nächste Song, den wir hören werden, der heißt Song of Everything und er ist immer noch vom Sir Douglas Quintet, Song of Everything.